Ja, bra. Ja. Väldigt bra. Zeigen Vorgericht und die Zuhörung sind zittern. Weil sie kommen, sie sind jetzt da, verhalten sich zittern. Der Staatsanwalt, der Pixar, wir müssen da gittern. Die LKA-Zentrale hat ne Wand mit meinen Bildern. Ich bin Gangmember, Endgegner, Zuwasser. Ich bin Abstecher, Einbrecher, Fluchtfahrer. Ich bin laut, ich bin drauf, ich bin Zugkapper. Du hast recht, ich bin fresh, außer zu Mama. Sag mir, was du brauchst, der Bratan kommt dran. Die Kripus observieren, wie ich bin Räuber und Gendarm. Ich hört mein Team, der Bratan spielt Stamm. Blackstar, Heroin aus Aserbaidschan. Bretter im Mercedes und hol dir ein paar Kilo rüber. Ich chill in Atem, die Kripus chillen gegenüber. Wer wie Beef, bra, wir ficken eure Mütter. Mit ekelhaften Dierer und Enkeltrickbetrüger. Poker, Jackie Cola, taube Minze. Hol mir meine Feinde, du weißt, dass ich alles sitze. 36k, bra, für eine Kiste. Nummer 1 in den Schaßen auf der Fahndungsliste. Berlin lebt, bra, willkommen in den Fight Club. Roll über die Grenze in Maybach. Du hast recht, das Leben ist nicht einfach. Schick Bitches nach Hause und Geld in die Heimat. Berlin lebt, bra, willkommen in Fight Club. Roll über die Grenze in Maybach. Du hast recht, das Leben ist nicht einfach. Schick Bitches nach Hause und Geld in die Heimat. Geschäftsko Carrasco, Red Lover Brasco. Ich sag den Kellner, ich will Cola und Carpaccio. Gucke nach Berlin, es lebt, Runde in nem 7er drehen. Jetzt ist Decker nackt auf dem Cover, wie bei FIFA 10. Im Café, FIFA geht, meistens mehr im Monolith. Ich kann mich entscheiden, trag ich Reiter oder Krokodil. Was für ein Gefühl, als ich in den Testarossa stieg. Schnapp die Leiche, verschwinden, David Copperfield. Bra, sitz im G-Modell und zähle Geld. Ich bleib Gangster, bis die allerletzte Zähne fällt. Meine Villa soll ein Tor haben. Plus Kellner, Sauna und 5 deutscher Sportwagen. Paris Saint-Germain, Jean-Louis, Ibuffon. Aventador, Boutique von Dior. Schick die Bombe, hier sind Passagiere an Bord. Heute klatsch ich den Tresor. Rap! Berlin Lebra, willkommen im Fight Club. Roll über die Grenze in Maybach. Du hast recht, das Leben ist nicht einfach. Schick Bitches nach Hause und Geld in die Heimat. Berlin Lebra, willkommen im Fight Club. Roll über die Grenze in Maybach. Du hast recht, das Leben ist nicht einfach. Schick Bitches nach Hause und Geld in die Heimat. Ich will immer ein Zimmer mit Matratzen und Gerümpel. Heute mach ich Patte, weiße Kapseln in den Strümpfen. Gibt es was zu holen, kommen die Ratten aus den Rümpfen. Nachts mit Gesindel, roll den Batzen im Bündel. Ärmel voller Affe, Ärmel voller Trümpfe. Auf mir lassen Sünden, weil ich Kassen alle plündere. Hol mir was ich brauch, erfüll mir meine Wünsche. Ich kenne meine Stunde auf der Straße so wie Hünden. Mach Straße Angst haben. Bastarde Linsen, schau mir in die Augen, du bist schwarz wie bei Blinden. Guck ich recht, ich geh dir aus der Bank samt Gewände. Und trag ihn aus der Bank, gebe Gas und verschwinde. Und die Waffe ist geladen, ich renne aus dem Wagen und die Kasse aus dem Laden. Jetzt auf einmal seid ihr alle Babus auf die Straßen. Doch vor ein paar Jahren habt ihr noch Buffalos getragen. Berlin Lebra, willkommen in dem Fight Club. Roll über die Grenze in Maybach. Du hast recht, das Leben ist nicht einfach. Schick Bitches nach Hause und Geld in die Heimat. Berlin Lebra, willkommen in dem Fight Club. Roll über die Grenze in Maybach.